Amare, du schloss an mir, so viel Jahre ist es schon her, und ich habe bis heut gedacht an die Nacht, mir Amare aus Marmorstein, soll's der Liebe ein Denkmal sein, wenn nach Jahren vorübergehen, du bleibst schön, oh wie schön, mir Amare, du schlafst an mir, dich vergess ich nimmer mehr. Blaues Meer, Mondenschein, sieh ich euch von mir, dann muss ich glücklich sein. Niemals aber fühlt ich mich so allein wie heut. Süßer Kuss, heißes Glück, meines ganzen Lebens schönste Traummusik. Immer sehnt mein Herz sich so nach dir zurück, du Zeit, so schön, so weit. Mir Amare, du schloss an mir, so viele Jahre sind es schon her, und ich habe bis heut gedacht an die Nacht, mir Amare aus Marmorstein, soll's der Liebe ein Denkmal sein, wenn nach Jahren vorübergehen, du bleibst schön, oh wie schön, mir Amare, du schläfst an mir, dich vergess ich nimmer mehr. Schloss an mir, vergesse dich nimmer mehr.